Zweiter Abschnitt. Zunächst wollen wir die Frage untersuchen, was will die Vereinigung der ernsten Bibelforscher? Angeblich einen völlig zwanglosen Zusammenschluss aller christlich gesinnten Männer und Frauen zur Erlangung tieferer Erkenntnis der in der Bibel geoffenbarten göttlichen Wahrheiten. Siehe die Zeitschrift der Bibelforscher Nummer 29 aus dem Jahre 1919. Das ist gewiss ein schönes Ziel. Ich bin auch überzeugt, dass der größte Teil der ernsten Bibelforscher mit großem sittlichen Ernste diesem Ziele zustrebt. Ob er aber auf dem rechten Wege ist und ob er nicht absichtlich einen falschen Weg geführt wird, das ist eine andere Frage, die wir später erörtern werden. Auffallen muss aber dem Leser, dass in der angeführten Zeitschrift der Bibelforscher genannte weitere Ziel der Vereinigung, Verbreitung der Schriften eines amerikanischen Juden namens Russell, der sich den Titel eines Pastors beilegte, ohne ordiniert zu sein. Die Schriften dieses Juden sind das tollste Geschmuse und leisten das Höchste, was je an Verdrehungen, willkürlichen Auslegungen und Fälschungen der Bibel gemacht worden ist. Sie sind offensichtlich auf einen bestimmten Zweck zugeschnitten, den wir später noch kennenlernen werden. Ahnungslosen gläubigen Gemütern erscheinen sie freilich als die einzig richtigen Führer auf dem Wege zu Gott. Auffällig ist ferner, dass die Versammlungen, Schaustellungen und Druckschriften eine höchst verdächtige Verherrlichung des Judentums bezwecken unter Hinweis auf die Bibel und dass alle Versammlungen mit einem Lobhymnus auf Jehova, dem Nationalgott der Juden, geschlossen werden. Recht zu denken gibt ferner der Umstand, dass die zahllosen Redner der Vereinigung überall über das gleiche Thema und in der gleichen Weise sprechen und dass die tief religiös sein sollenden Vorträge vielfach religiösen Ernst vermissen lassen. Offenbar sind die meisten Prediger für ganz besondere Zwecke gedrillt worden, ohne dass sie selbst vielleicht diesen Zwecke erkennen. Mitunter glaubt man in dem Vortragenden einen Juden oder jüdischen Bastard zu erkennen, und zuweilen scheint dem scharfen Beobachter ein höhnisch-spöttisches Lächeln des Redners zu sagen, die habe ich wieder schön angekohlt. Vielfach merkt man das Angelernte und Eingelernte, und nicht selten drängt sich einem der Gedanke auf, der ist für seine Arbeit offenbar bezahlt. Alle Behauptungen der Redner werden durch vom Juden Russell massenhaft zusammengesuchte, ganz aus dem Zusammenhang gerissene Bibelstellen zu beweisen versucht. Obwohl die angegebenen Beweise meist lächerlich erscheinen und den Stempel der Fälschung an sich tragen, machen die Ausführungen der Redner auf Teile der Versammlung, selbst auf Theologen, vielfach ersichtlichen Eindruck. Seit Sommer 1919 arbeitet die Vereinigung zur Erreichung ihrer Zwecke in der ganzen Welt, besonders in Deutschland, mit einem neuen, überaus geschickten Trick. In allen Städten wird ein Fotodrama, dessen Herstellung nach den Veröffentlichungen der Gesellschaft Jahre gedauert und unzählige Millionen an Geld gekostet hat, der Bevölkerung so lange vorgeführt, bis die Massen für den beabsichtigten Zweck gewonnen sind. Die Lichtbildvorführungen zeigen in vielfach guten Bildern die Entwicklung der Erde vom gasförmigen Zustande bis zu ihrer schließlichen Vollendung durch das angeblich jetzt kommende tausendjährige messianisch-jüdische Königreich unter Führung des wiederkommenden Christus und seiner erwählten jüdischen Brüder. Gleichzeitig wird in den Erläuterungen zu den Bildern und in massenhaft verteilten Schriften aller Art die von Gott bestimmte Aufrichtung des tausendjährigen Königreiches dargetan, in welchem nach Gottes Willen die herrschende und führende Rolle dem auserwählten jüdischen Volke zugedacht ist, das allein den Menschen das Bild Gottes wiederherzustellen und Gottes Fußschemel herrlich zu machen vermöge. Dass dabei die entsetzlichsten Geschichtsfälschungen unterlaufen, zum Beispiel Adam als Pharao der Erste hingestellt wird, sei nur nebenbei erwähnt. Sie müssen aber den Verdacht verstärken, dass sie einem besonderen, sorgsam versteckten Zwecke dienen sollen.